»Wenn Sie jetzt gehen müssen?« begann Sonja, wobei sie Rasumichin gar nicht ansah, was sie aber noch mehr verwirrte. »Ja, gehen wir«, beschloss Raskolnikow. »Ich komme heute noch zu Ihnen, Sofja Semjonowna. Sagen Sie mir nur, wo Sie wohnen.« Er war nicht gerade verwirrt, aber irgendwie schien er es eilig zu haben und wich jetzt ihrem Blick aus. Sonja gab ihre Adresse an und errötete dabei. Sie gingen alle zusammen fort. »Schließt du denn das Zimmer nicht ab?« fragte Rasumichin hinter ihnen die Treppe hinabsteigend. »Nie. Übrigens will ich schon seit 2 Jahren immer ein Schloss kaufen«, fügte er nachlässig hinzu. »Glücklich die Menschen, die nichts abzuschließen haben, nicht wahr?« wandte er sich lachend an Sonja. Auf der Straße blieben sie am Hauseingang stehen. »Sie müssen nach rechts, Sofja Semjonowna. Wie haben Sie mich denn gefunden?« fragte er sie, schien ihr aber etwas ganz anderes sagen zu wollen. Er suchte die ganze Zeit ihren Blick, um in ihre stillen, klaren Augen zu schauen, aber das wollte ihm nicht recht gelingen. »Sie haben doch gestern Poletschka Ihre Adresse gesagt.« »Polja.« »Ach ja, Poletschka, das ist die Kleine, das ist Ihre Schwester. So, habe ich ihr meine Adresse gegeben?« »Ja, haben Sie das denn vergessen?« »Nein, ich erinnere mich. Und ich habe von Ihnen noch durch meinen verstorbenen Vater gehört. Ich kannte damals nur Ihren Namen noch nicht, und auch er wusste ihn nicht. Jetzt aber kam ich, und da ich gestern Ihren Namen gehört hatte, so fragte ich heute, wo wohnt hier Herr Raskolnikow? Und ich wusste nicht, dass Sie auch nur zur Untermiete wohnen. Leben Sie wohl. Ich werde es Katharina Iwanowna sagen.« Sie war sehr, sehr froh, dass sie endlich weggehen durfte. Sie ging mit gesenktem Blick eilig weiter, nur um schneller aus ihren Augen zu verschwinden, nur um schneller diese 20 Schritte bis zur Biegung nach rechts in die Querstraße zurückzulegen und endlich allein zu sein. Und dann, schnell weitergehend, ohne jemanden anzublicken oder etwas zu beachten, nachdenken, sich erinnern und jedes Wort und jeden Umstand sich zurückrufen zu können. Nie, nie hatte sie Ähnliches empfunden. Eine ganze neue Welt war unbekannt und wirr in ihre Seele eingedrungen. Sie erinnerte sich plötzlich, dass Raskolnikow heute noch zu ihr kommen wollte, vielleicht noch vor Tisch, vielleicht gleich. »Wenn nur nicht heute, bitte nicht heute«, murmelte sie mit ersterbendem Herzen, als flehe sie jemanden an wie ein erschrecktes Kind. »Herrgott, zu mir, in dieses Zimmer, dann wird er sehen. O Gott!« In diesem Augenblick konnte sie selbstverständlich nicht den fremden Herrn bemerken, der sie eifrig beobachtete und ihr auf dem Fuße folgte. Er begleitete sie schon, seit sie aus dem Hause getreten war. In jenem Augenblick, als alle drei, Rasumichin, Raskolnikow und sie, auf dem Fußweg stehen geblieben waren, um noch die letzten paar Worte zu wechseln, war dieser Vorübergehende plötzlich zusammengezuckt, als er im Vorbeigehen an ihnen zufällig die Worte Sonjas auffing. »So fragte ich, wo wohnt hier Herr Raskolnikow?«